Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Schon lange nichts mehr von Basti gehört. Ich rufe ihn jetzt einfach mal an. Hallo, Steffen? Hallo, hörst du mich, Basti? Ja, ich höre dich. Hallo? Ja, guten Tag. Wie, guten Tag? Bist du verrückt? Das Wochenende, du bist in der Todeszone. Guten Morgen. Guten Morgen, jetzt noch mitten in der Nacht, wir haben 9 Uhr, kann nicht wahr sein, was war los? Mein dickes Brummbärchen, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ja, wenn ich mit dickes Brummbärchen morgens früh begrüßt würde, habe ich den Drang dazu aufzulegen. Aber wenn du anrufst, habe ich das Problem, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein Aufnahmeknopf gedrückt und versuchst mir jetzt gerade hier eine Folge aufzubrummen. Ich hoffe es ja. Du hoffst es ja. Dass ich da einen Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja. Hast du den schon gedrückt? Ja, den habe ich schon gedrückt. Ah. Ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, du sag mal, wir zwei Urlauber. Oh, ja, also wenn du einen Aufnahmeknopf drückst und wir beide miteinander sprechen, kann das ja nur eins bedeuten, nämlich, dass wir wohl jetzt eine Folge machen, oder? Ist das wirklich wahr? Ja, so eine Quick-and-Dirty-Folge zumindest wird das. So wie ich es am liebsten habe. Quick-and-Dirty. Wo ja, bist du gerade? Ich bin zu Hause. Und du? Ich bin auch zu Hause. Beschreib mal, damit wir auch alle Bescheid wissen, wo genau du bist. Weil ich kann dir sagen, es sieht hier aus, als hätte ich einen Hangover und eine Party gemacht. So schlimm sieht es mittlerweile in meinem Zimmer aus. In meinem kleinen, süßen YouTube-Zimmer mit dem Ikea-Regal. Da hast du denn dann wenigstens auch einen Hangover und eine Party gemacht? Ich habe weder ein Hangover, noch habe ich eine Party gefeiert. Ich bin einfach quick and dirty. Ich bin einfach slow and dirty. Passend zu unserem Motto. Ich bin einfach chaotisch und durcheinander. Und jetzt suche ich gerade meine Schlappen, weil nur mit meinen Schlappen fühle ich mich jetzt gerade wohl. Tut mir leid, Steffen. Können wir mit meinem Schreibtisch, da können wir gleich am laufenden Band machen. Ich könnte dir wahrscheinlich 100 Produkte nennen, die zurzeit auf meinem Schreibtisch liegen. Und wenn du davon überhaupt noch ein paar rekonstruieren kannst, dann gratuliere ich dir ganz herzlich zu einem funktionalen Gedächtnis. Naja, also bei mir... Wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir sieht's relativ aufgeräumt aus, weil was macht man im Urlaub? Man räumt auf. Ja. Ah, du hast also Urlaub. Nein, ich hatte Urlaub, aber... wir haben im Urlaub aufgeräumt. Ist das so ein Punkt, den man bei dir im Urlaub macht? So, tja, erste Urlaubswoche nur aufräumen. Wenn man sich irgendwann nochmal Leute einlädt, weil die Freundin Geburtstag hat, dann macht man das ja. Ach, scheiße, immer diese gesellschaftlichen Events. Ja, ja. Wenn man die nicht hätte, dann könnte es aussehen wie in meinem YouTube-Zimmer, wo nie einer reinkommen darf. Genau. Nee, ich würde ja auch ganz gern mal so eine Party machen, wo man einfach sagt, bringt Putzzeug mit. Ja, wir haben euch ordentliche Unordnung gemacht hier. Ja. Und jetzt kommt und legt mal los. Räumt mal auf. Sehr geil. Vor allem ist das dann schlimm, wenn man nicht aufgeräumt hat und man noch irgendwie Gäste von der letzten Party entdeckt, weil man wirklich sehr schlecht aufgeräumt hat. Ja, das ist dir schon mal passiert. Wahrscheinlich. Ja, ah, da drunter ist noch jemand. Ach, hör mal, ist der nicht auch von Etage 13? Och, der liegt da schon seit 3 Wochen. Genau, früher waren wir nicht früher mal zu dritt. Stimmt, das ist doch schon ein Podcast mit. Wir haben den Namen sogar mittlerweile vergessen. Wie hieß der denn nochmal? Ja. Oh. Ja. Wie war denn dein Urlaub? Du hattest ja auch Urlaub. Genau, also ich hatte auch Urlaub, der ist aber jetzt schon wieder so lange her, den habe ich schon wieder rausgearbeitet. Also ich habe mich stimmungstechnisch bin ich da schon wieder voll into business, deswegen muss ich gerade in meinem kaputten Gehirn, super Idee übrigens, so ein Demenzkranken wie mich, der sich an fast nie was erinnern kann, zu Sachen, zu solchen Sachen was zu fragen. Ja. Aber ich habe einen sehr netten Urlaub gehabt. Ich versuche mich gerade mit vielen Worten rauszuhängen, weil ich gerade wirklich überlegen muss, was in meinem Urlaub passiert ist. Jetzt ist der kleine Bruder von Scheiße. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt, wo du Scheiße gesagt hast. Wir waren auf einer Hochzeit. Die haben wir bestimmt ein halbes Jahr lang mit vorbereitet. Und eigentlich das Schönste an der Hochzeit war, dass wir so ein bisschen die Entertainer, also ich durfte meine Entertainer-Qualitäten irgendwie rausbringen. Ja. Also ich durfte Moderator spielen für ein lustiges Spiel, da hat man so 50 Aufgaben hingehängt und die musste das Brautpaar erfüllen, war ganz lustig und ich durfte das ganze Zeit, das war wirklich ein richtiges stressiges Ding, weil die natürlich alles parallel erledigen und ich war so im Stress, ich habe gar nicht bemerkt, wie dass das irgendwie wohl gut angekommen ist. Also wurde mir gesagt, ich behaupte das jetzt nicht, um mich hier selber zu loben. Aber nachher haben sie mir auf die Schulter geklopft und meinten, ach, der eine Gag war ganz lustig. Ich hätte so gedacht, so, Gags gemacht? Wo habe ich denn da Gags gemacht? Ach, ist doch egal. Ja. Und im Endeffekt war das schon der ganze Inhalt meines Urlaubs, muss man eigentlich sagen. Wie war denn, du hast ein bisschen länger Urlaub gehabt. Ne? Du bist auch in der Welt rumgekommen. Du bist ja nur ein Jet-Setter. Erklär mal. Na, was heißt in der Welt rum? Zumindest in den Benelux-Staaten ohne Lux. Also ich hatte 3 Wochen Urlaub. Wir machen das ganz gerne so, dass wir in den 3 Wochen aber immer nur ein paar Tage dann oder also vielleicht eine Woche oder ein bisschen mehr verreisen und haben halt vorher und nachher einfach Sachen erledigt, die so liegen geblieben sind. Ja, und während dieser Reise sind wir also erst nach Belgien gefahren. Nach Brüssel. Ja. Und haben uns da mal so ein bisschen die Comic-Kultur angeguckt. Die wird ja da sehr hochgehalten. Ja, ich weiß, das ist der Podcast ohne Comic, aber heute ist eh alles ein bisschen anders. Von daher ist okay. Kurz erwähnt, also da gibt es eine kleine Impressionsseite, die gibt es bei mir im Blog, in der Comic-Community. Dann. Ich ahne Schleichwerbung. Ahne Schleichwerbung. Du darfst dann das auch nochmal erwähnen. Gut. Hast du auch ein bisschen was gemacht. Dann sind wir weitergefahren nach Den Haag, um da ein bisschen Strandurlaub zu machen. Weil Strandurlaub ist eigentlich immer ganz schön, um mal so ein bisschen runterzukommen. Badewetter war jetzt natürlich keins mehr, aber das Wetter hat gereicht, dass wir mal so ein bisschen am Strand spazieren konnten und so ein bisschen die nähere Gegend erkunden konnten. Ja. Und also das ganz in der Nähe, oder das gehörte zu Den Haag, wie gesagt. Ja. Und von da aus sind wir dann weitergefahren, nochmal nach Amsterdam, nochmal so einen kleinen Städtetrip und haben uns die Stadt mal ein bisschen angeguckt und näher geführt. Da das Imposanteste war natürlich dann tatsächlich das jetzt muss ich kurz überlegen. Das hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Dankeschön. So gut war's. Ja, also wir haben ja natürlich so das ein oder andere Highlight da angeguckt, also auch jetzt hier Krachtenfahrt ganz klassisch so und so eine Führung durch Amsterdam. Ja. Halt auf den Wasserkanälen, ja. Mhm. Also das ist schon sehr imposant und das Imposanteste war aber tatsächlich das Anne Frankhaus. Ja, das fällt mir der Name auch wieder ein. Tatsächlich, aber ich habe es ja immer so mit Namen, jetzt ist mir kurz der Name nicht eingefallen, aber ich heiße Basti. Ja, das war das Anne Frankhaus und das war also wirklich sehr imposant, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, cool. Das hängt ein bisschen zum Nachdenken an und hat auch zur momentanen Situation, wie wir sie gerade hier in Deutschland haben, super gepasst, also von daher kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja, ja. Sehr gut. Nachdenkliche Worte eines in sich stürmenden Stefan Beach. Ja, das muss auch mal sein, ja. Ich biete dir da was von der anderen Seite der Medaille. während du wirklich in Grübeln und Überlegungen warst, meine Stimme ist jetzt nicht mehr so angeschlagen. In den letzten zwei Tagen, wenn du mich da spontan angerufen hättest, hättest du wahrscheinlich dann mit Mickey Mouse gesprochen, was dir wahrscheinlich sehr gut angetan hat. Wenn wir in dieser Woche, jetzt wird ein bisschen was aus dem Buch geben. Ja, ich glaube, für Goofy muss ich sehr kaputt sein, um so zu sprechen. diese Woche war nämlich mal was aus der beruflichen Perspektive. Also ich mache so Online-Marketing-Gedöns. Mhm. Also ich bin einfach von den Fuzzis, der so ein bisschen Werbung im Internet macht. Ja, jetzt wir warten mal eben die Buhrufe ab. Danke. Und wir hatten auf jeden Fall in dieser Woche hatten wir die größte Online-Marketing-Messe, die es immer in Köln gibt. Die allseits bekannte und sehr beliebte D-Mexco. Mhm. Ich war jetzt mal auch mit auf so einer Nachparty auf so einer D-Mexco. Ich muss mal sagen, also du kannst da, wenn du lustig bist, 80 Euro investieren. Also das ist so wirklich der Eintrittspreis, wo du denkst, wow, für eine Party, ne? Also wo ich so der Dorfdisco-Gänger bin und entweder früher mal so Flat-Angebote gesehen hat, wo man halt auch einen großen Betrag, aber nicht so groß bezahlt und dann wirklich das Bier sich intravenös anlegen kann, wobei ich natürlich kein Bier trinke, also hat die Flat nicht so viel für mich genutzt. Aber man konnte sich auch Cola intravenös anlegen, deswegen sehe ich jetzt auch aus. Gab es auf jeden Fall für 80 Euro das Angebot, da war alles drin. Also es war im Bootshaus in Köln. Und ich muss mal schon sagen, das ist schon Dekadenz pur, finde ich so ein bisschen. Also ich habe mich auch als kleiner Bauersbursche aus dem beschaulichen Wipperfürth so ein bisschen gefühlt, als wäre ich in adligen Partykreisen aufgenommen worden. Du hattest da, also du konntest Shots, also so kleine Gläschen mit Alkohol, konntest du dir unendlich nachbestellen. Sie wurden an deinen Tisch irgendwie Eiswürfelbehälter mit Wodka und irgendwelchen Zeug zum Zusammenmischen hingestellt. Du konntest eine riesige Karte an Alkohol bestellen, auch an unalkoholischen Sachen. Dann gab es eine Candybar, das hat mich natürlich persönlich sehr, also ich habe so die halbe Zeit an der Candybar gestanden und die andere Zeit bin da eher so der Tanzclown. Das ist mein Platz, ich gehe hier nicht weg. Leute, zur Seite, ich bin Arzt, ich muss an die Candybar, jemand braucht Zucker. dann kam auch noch als Gast da das Bo. Okay. Ich glaube, das Bo sagt ja vielleicht dir auch was, weiß ich nicht. Ja. Und der hat seine Hose ausgezogen. Ich habe mit einem Kollegen einen Wettbewerb gehabt, wer macht das schlimmste oder beste Selfie, wie auch immer. Und er hatte vorgelegt, er war auf dieser Messe, bei dem Mexico war nämlich ein Stargast. Ich glaube, der sagt dir vielleicht auch was, Walter Freiwald, ne? Bekannt aus Funkfilm und Dschungel. Mit dem hat er ein Foto gemacht, wenn der gute Walter, und das, ich habe sogar noch den Flyer hier liegen, Walter Freiwald möchte Internetpräsident werden. Okay. Also es heißt wirklich, vote Walter for the President of the Internet. Ich glaube, da es ja mit dem Bundespräsidenten nicht geworden ist, hat er sich jetzt darauf verlegt, einfach das Internet zu seinem Präsidenten zu machen. Da habe ich auch so schöne Sticker bekommen wie, Walter braucht keine Firewall, die Firewall braucht Walter. Oh Gott. Ja, oh Gott. Oder Wahlversprechen für Offline-Menschen eine Gratiskopie des Internets als Enzyklopädie auf 1337 Blu-Rays. Das Problem ist, auf diesem Sticker wurde Blu-Rays schon falsch geschrieben. Wie wir alle wissen, Blu-Rays wird nicht wie die Farbe Blue geschrieben, sondern nur BLU. Naja. Deswegen, weiter zum Internetpräsidenten. Da hat jemand viele Menschen. Super. Ja. Genau, und ich habe halt damit Kontakt mit einem Selfie mit mir und dem halbnackten Bo. Also das Problem war, Bo wurde genau in dem Moment von einem komischen Box verdeckt, in dem Kamerawinkel ich geschossen habe. Und mich kann man auch nicht erkennen, weil ich hatte an dem Abend ein gelbes Stirnband an. Ich war doch der Einzige mit dem gelben Stirnband und einer lustigen Brille, wo Herzchen drauf waren. Das Foto hat es auch irgendwie auf dieser komischen Partyseite auf Platz 3 geschafft, sodass ich jetzt immer mit diesem gelben Stirnband irgendwo zu sehen bin. Also, ich muss aber sagen, das fühlt sich so ein bisschen... Das Foto möchten wir hier auch noch verlinken, dann bitte, ja? Mit dem nackten Bo, ich hatte mir eigentlich bis jetzt überlegt, das nicht zu veröffentlichen, aber man erkennt mich fast wirklich nicht. Ich glaube, das kann ich auch zur Verfügung stellen für unsere Seite. Ja, aber nicht, dass uns das Bo irgendwie querkommt. Nee, du kannst ihn ja gar nicht erkennen. Er hat ja auch Champagner. Ich bin der Einzige, der weiß, dass es das Bo ist. Na gut, die Leute, die ja da waren, aber das Foto war einfach so mega kacke vom Winkel her. Ich gucke mir das Foto mal an und dann gucken wir mal, ob wir das hier veröffentlichen. Das ist aber eben, wo wir schon die Leute heiß gemacht haben, machst du jetzt noch den Jugendschutz zurück. Ja, also man sieht auch keine schlimmen Sachen, man sieht nur seine Unterhose. Okay. Gut. Hm. Das dürfte in Ordnung sein, ja. Ja, ich habe mir halt, also jetzt kann man aber ein bisschen wieder allgemeiner werden. Ich bin ja so der Typ. Was isst du denn da? Müsli, ich muss auch mal sein. Ich habe wenigstens gegessen, als ich nicht dran war, weißt du? Als du gesprochen hast. Ja, ich möchte zu unseren Podcast-Hörern auch ein intimes Verhältnis aufbauen. So. Ich finde das dann auch bei so wichtigen Sachen wie Essen, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal das Thema, ich glaube, es war ein Snickers lange Zeit, möchte ich auch ein intimes Verhältnis aufbauen, indem die einfach wissen, dass ich gerade Müsli esse und es nicht essen kann und mittlerweile diese kleinen Teilchen hier zu irgendwas verklumpen, was wie ein großer Haferball aussieht. Aber egal. Hallo, liebe Hörer in der dritten Leitung. Die hören uns nämlich so, als wären die jetzt hier in der dritten Leitung quasi. Ja. Es heißt so wie ein Konferenzcall. Aber das Problem ist, ganz genau. Bei unserer Aktivität an Usern ist da wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Tuten dann auf der dritten Leitung. Tut. Aber egal. Ja, gut. Aber ich habe was zu Partys, das wollte ich erzählen. Ich bin nämlich so ein Typ, und das ist jetzt ein Tipp, also Dr. Basti rät. Wenn man wirklich sich so ein bisschen unsicher ist, zu der Fraktion gehöre ich auch, dann hat man immer irgendein Accessoire, das kann ein äußerliches Attribut sein, wie dieses gelbe Stirnband, oder irgendein, jetzt kommt ein bisschen Marketing-Sprech, sorry, kommt irgendein USP, den sogenannten Unique Selling Point. Auf dem Fischmarkt würde man sagen, ja, das Beste, was der Fisch zu bieten hat, ne? Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Nimmst du dir mit? Ich hatte für den Abend gedacht, ich hätte Bock, mal Kartentricks zu lernen, weil ich das jetzt letztens auf dem Channel der Rocket Beans gesehen habe und das ganz lustig fand. Aber nachdem dann ein Kollege mit den gelben Stürmern gekommen ist, habe ich gedacht, manchmal reicht auch was Einfaches raus. Und jetzt ist das Problem, jetzt bin ich mit diesem gelben Stirnband auf so vielen Fotos zu erkennen, weil ich der einzige Depp bin mit einem gelben Stirnband, das so leuchtet in ihren Farben, dass man schon sagen kann, okay, man erkennt mich auf jeden Fall immer wieder. Und falls mir irgendjemand vorbeikommen sollte und sagen so, ey, bist du nicht der Typ mit dem gelben Stirnband? Ja, vielleicht hilft's ja, ne? Vielleicht ist's ja der Typ mit dem gelben Stirnband. Das ist deine neue Medienpräsenz. Der Typ mit dem gelben Stirnband. Die Domain ist auch schon gesichert. Naja. Moment, das überprüfe ich kurz. Gerne. Ist das denn zusammengeschrieben? ja, ohne Bindestrich. Der Typ mit dem gelben, oh Gott, das ist klar, dass die gesichert ist. Du willst ja keine. Stirnband.de. Ja? Natürlich .de, wir sind ja auch hier edel. Dürfen nicht gefunden. Schade. Dann könnt ihr euch jetzt noch der Typ mit dem gelben Stirnband sichern, dann war ich wohl noch nicht schnell genug. Also bis die Folge raus ist, hast du das noch schnell genug. So. Dann tue ich einfach das Foto da drauf. Einfach nur für so einen billigen Gag. Ja, das wäre doch die Idee. Na gut, schauen wir mal, ob das dann geklappt hat. Oh Gott. Ja. Und sonst so? Doch. Jetzt wird's privat, habe ich das Gefühl. Nein. Ist eigentlich ganz gut. Mir ist ein Trend aufgefallen. Ich meine, es tut mir jetzt schon herzlich leid, dass wir vielleicht hier so ein bisschen ein Bild durcheinander diesmal machen, das nicht so schön strukturiert kann. Wir sind, aber wir rufen uns auch wirklich gerade nur gegenseitig auf Telefon an. Und ich bin wirklich, ich bereite mich immer gerne vor und ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex, aber ihr merkt ja, ich habe noch ein paar Geschichten auf Lager, Kinder. Ja, das ist halt mal eine themenfreie Sendung, wo einfach mal drauf losgeplaudert wird. Das gibt's halt auch mal. Kann man einfach mal die Buchse offen lassen und frisch atmen durch die Hose. Genau, ganz genau. Es ist halt auch einfach so zu verstehen, dass wir einfach mal ein Lebenszeichen finden wollten. Ja, wir machen noch was und wir hoffen ja auch, dass es dann im Oktober wieder ganz normal läuft. Und ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich keine Hose anhabe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich hab meine noch nicht an. Ich dachte jetzt für Telefon, da ist ja auch nichts mit Video und nichts. Das ist ja. Ich glaube, wir kriegen schon wieder Fanfiction von Night's Up. E-Mail incoming. Grüße an Night's Up, ja. Mein kleines schizophrenes Erdmenschen. So. Also bitte. Mir ist was aufgefallen. Darüber kommen wir mal sprechen. Ich habe ja auch viele Podcasts, die ich abonniert habe, die stellen wir auch jedes Mal am Ende der Sendung vor. Aber mir ist jetzt aufgefallen, ich habe 2 Podcasts nacheinander gehört. Mhm. Und ihr möchte ich auch direkt mal empfehlen. Eigentlich brauchen wir die auch gar nicht zu empfehlen, weil die müssten eigentlich uns empfehlen, damit die man mal uns hört. Aber ich empfehle es jetzt trotzdem. Einmal Radio Nukular, kennt glaube ich jetzt Platz 1, glaube ich, noch bei iTunes fast, so nach Samson sorgfältig, und die hatten wir glaube ich auch schon mal empfohlen. Da gab es jetzt eine Folge, die heißt Mädchen-Podcast. Mhm. Und da geht's wirklich nur um die Themen drumherum, was Mädchen so mit einem machen können, auch sehr cool gemacht mit so einer Sprecherstimme, die Geschichten immer so einleitet. Hat mir voll gut gefallen. Das wichtige Alleinstellungsmerkmal zusätzlich ist, dass der gute Rockstar, der da mitmacht, also der Max Nikolas Nachtsheim, dass der im Laufe der Sendung sehr viel getrunken hat und immer besoffener wird. Ja. Und dazu gibt es dann noch den anderen Podcast, der nämlich sozusagen zeitlich vom Geschehen her danach spielen, also wie soll ich sagen, vom Ablauf einer alkoholischen Phase danach spielen könnte, nämlich Sanft und Sorgfältig, der gerade benannte Podcast, ist die letzte Folge, die jetzt letztens rausgekommen ist, mit einem Olli Schulz dabei gewesen, der noch angeheitert war vom Vorabend, weil er da gesoffen hat. Und da habe ich gedacht so, ich habe das dumpfe Gefühl, das Thema Alkohol spielt zurzeit im Podcast wenigstens eine Nebenrolle. Ja. Und wobei man dazu sagen muss, Sanft und Sorgfältig ja eigentlich kein Podcast ist, sondern eigentlich eine Radiosendung, die dann verpodcastet wird. Aber prinzipiell scheint das im Moment Einzug zu halten. Vielleicht sollten wir die nächste Episode einfach völlig betitelt einfach mal aufnehmen. Ja, ich wollte gerade in die Richtung, das müssen wir natürlich mit dem Zweck verbinden. Man muss ja verstehen, wir müssen ja auch dazu sagen, wichtig ist, wir haben ja hier keinen Aufruf zum Alkoholmissbrauch oder sonst was, oder zu beschissen Müsli zu essen, sondern das ist ja im Endeffekt solche Testzwecke wie, ich würde jetzt mit Steffen hier eine Challenge machen, die heißt, ich sag dir alles, was auf meinem Schreibtisch liegt, und er muss sich das merken. Und so machen wir dann vielleicht, wenn er sich irgendwas nicht merken kann, dann muss er jetzt einen kurzen kippen. Ich meine, davon hätte deine Freundin den restlichen Tag auch nicht mehr viel von dir, weil du wahrscheinlich am Boden liegen würdest bei den vielen Sachen, die hier rumliegen. Ja. Aber es ist ja nur ein Wettbewerb, den wir natürlich nicht zur Nachmachung empfehlen, weil auch Alkohol, und das darf man nicht vergessen, ist auch eine Droge. Ist zwar eine sehr anerkannte Droge, aber es gibt viele Menschen, und da habe ich jetzt auch wieder ein paar Domian-Folgen gehört, die leiden unter Alkohol, und es gibt Menschen, die trinken auch nicht gerne Alkohol, aber man wird immer in so eine Richtung gedrängt, wo es ist, wenn man keinen Alkohol trinkt, was ist denn das? Verstehst du, kein Spaß, naja, war. Richtig. Ja, ja. Und ich habe da selber so meine Probleme mit gehabt. Ich habe auch in meiner ganzen Jugendzeit nicht großartig Alkohol getrunken. Ich muss auch zum Glück nicht Alkohol trinken. Mhm. Ich kann selber sagen, es ist schwierig, wenn man mit Leuten zusammen ist, die eher so darauf erpicht sind, zu sagen, am Wochenende, da bricht bei mir alles raus, denn ich habe ein bisschen Flüssigkeit zu mir genommen. Dann ist das schon manchmal ein bisschen... Ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also bin da auch so eher veranlagt. Also ich trinke zwar mal was, aber ich trinke das halt eher als Genussmittel, wirklich in Grenzen. Und ich merke dann halt auch sofort, wenn ich mal ein Glas Bier getrunken habe, dann merke ich das. Weil ich trinke halt so wenig effektiv, dass ich das dann schon zumindest spüre. Ja, je weiter man auch südlich geht und du wohnst etwas südlicher, desto stärker wird das Bier, glaube ich, auch. Ganz genau. Ich höre von vielen Leuten, das Kölsch oder Pilz, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Bier, machen mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde, einfach im Gegensatz zu bayerischem Bier von unten eigentlich wirklich Plörre schmeckt. Mhm. Also wenn es dann ganz nach Bayern runtergeht. Aber kann ich nicht bewerten, weil für mich schmeckt alles scheiße, was nach Bier schmeckt. Ja. Schon mal einfach zusammengefasst. Steffen, was hast denn du in letzter Zeit, hast du im Urlaub aber Zeit gehabt, etwas zu konsumieren, um mal zu unserem Hauptthema von unserem Podcast zurückzukommen? Ich habe, was habe ich denn so konsumiert in letzter Zeit? Ja, Comics eigentlich. Im Urlaub. Das ist aber dann eher was für den anderen Podcast. Aber du hast doch bestimmt mal eine Serie geguckt oder sowas. Habe ich. Natürlich, weil du das auch schon mal irgendwann erwähnt hast. Und meine Freundin kam dann irgendwann damit an, die Serie soll gut sein. Hat sie gehört. Das ist ja immer schon mal so ein Kriterium. Und deswegen haben wir im Urlaub angefangen, weil das da ging über Netflix, Orange is the New Black. Ah, hast du schon mal gehört, ne? Hast du schon mal gehört von irgendjemandem? Wer kann das denn bloß gewesen sein? Ja, ja, der Herr an der anderen Leitung ist das. Also nicht der dritte, sondern, ja. Da muss erst die Freundin kommen, damit du Geschmack kriegst. Mann. Nee, es gibt auch Serien, da überlege ich mir das mir auch so mal anzugucken, aber ich glaube, da war ich jetzt halt fest davon überzeugt, dass sie das auch mitgucken würde und dann dachte ich mir so, lass mal kommen. Irgendwann. Okay. Und dann haben wir das geguckt. Ja, die erste Staffel haben wir komplett gesehen jetzt. Und? Im Urlaub und ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich doch gesagt. Hast du gesagt. Also, was hat dir denn am besten gefallen? Ja, tatsächlich so ihre Rolle da drin, wie sie dann so praktisch aufgeht da. Also, das heißt, sie kommt ja da rein als nun wirklich eine, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und, wie sie sich dann, oder wie sie dann so ihre Weltanschauung dann praktisch so transportiert auf das Leben im Knast. Also, das ist schon irgendwie ein sehr witziger Prozess, der da stattfindet, ja. Ich kann nur sagen, in der zweiten Staffel geht der Fokus ein bisschen zurück, dann ist sie nicht mehr so krass im Vordergrund, weil ich finde, es gibt ja auch sehr viele andere gute Charaktere, die da drin vorkommen. Also wie zum Beispiel Red, die Schauspielerin finde ich super toll und auch deren Rolle, also diese russische rothaarige Köchin, die auch, glaube ich, eine bekannte Schauspielerin ist. Ich weiß gerade den Namen natürlich nicht. Auch hier die Spanierin, die glaube ich, weiß nicht, ist in der ersten Staffel schon irgendjemand schwanger? Es ist so spoilerfrei wie möglich jetzt gefragt. Genau, richtig, ja. Okay. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, also ich finde, da sind ganz viele interessante Entwicklungen drin und es wird mir auch nicht langweilig, auch in der Staffel 2 oder 3, wo es natürlich zwischendurch mal so Hänger gibt, aber wahrscheinlich ganz nett. Ja, das Konzept war ja schon in der ersten Staffel da, dass die praktisch in jeder Folge eine andere von den Inhaftiert praktisch so ein bisschen näher beleuchten, deren Vergangenheit, wie die dazu gekommen sind und was passiert ist, dass sie jetzt im Knast gelandet sind oder so mehr oder weniger. Ja? Also es wird so ein bisschen der Hintergrund beleuchtet, wo sie eigentlich herkommen. Ja. Okay. Ich hätte auch eine Serie, ich habe aber diesmal auch wieder von demselben Anbieter, aber diesmal, es gibt so etwas. Wir werden echt im Netflix-Podcast, aber es ist halt im Moment das Geilste irgendwie. Ich weiß halt nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich habe diesmal aber eine negative Sache. Okay. Ich habe nämlich die Netflix-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt eine Folge lang angetan. Auch mit meiner Freundin, also da ist es parallel zu uns beiden. Und weil wir einfach dieses Bild gesehen haben, habe ich gedacht, okay, machst du mal dran. Mhm. Dann mache ich diese Serie an und sitze da so und denke mir so mit jeder Minute, ach, ich mag's überdreht, aber das ist mir wirklich zu. Also, ich erkläre kurz die Handlung. Kimmy Schmidt und drei andere Frauen sind seit 15 Jahren in einem unterirdischen Bunker gefangen von ihrem Priester. Sie sind in so einer Art Sekte mit reingekommen und haben die Welt nicht mehr gesehen und werden dann halt sozusagen nach 15 Jahren befreit. Das ist der Einstieg der Folge und müssen dann mit der klaren Realität klarkommen. Die drei Frauen, ihre drei befreundeten Frauen, fahren wohl in den Bunker zurück, aber sie bleibt draußen und will ihr Leben weiterhin leben und versucht dann halt, sich durchzuschlagen. Das heißt, die Komik soll sich irgendwie, so habe ich es jedenfalls gedacht, daraus ziehen, dass Kimmy Schmidt schon lange nicht mehr, also seit 15 Jahren die Oberwelt nicht mehr gesehen hat. Also der Priester hat auch irgendwie sowas gesagt wie, oben ist alles aus, ist Apokalypse, alles brennt, sonst was, könnt ihr nicht hochgehen. Und Kimmy Schmidt freut sich dann, dass alles noch da ist, zieht sich auch so ein bisschen an, als wäre vor 15 Jahren die Zeit stehen geblieben. Hab auch gedacht, diese Unterschiede bezüglich das Denken von vor 15 Jahren und jetzt würde ein bisschen mehr rausgearbeitet werden, aber gar nichts. Das ist einfach nur total überdreht. Sie trifft dann, sie kriegt dann irgendwie eine Wohnung über eine Vermieterin, die so ein bisschen aussieht wie die Simpsons-Lady, die Katzen schmeißt und hat dann da einen schwulen Mitbewohner, der unbedingt der seine Träume schon aufgegeben hat, aber jetzt durch Kimmy Schmidt sich überlegt hat, hey, warum versuche ich nicht bei König der Löwen Simba zu werden oder sonst irgendwer? Und singt dementsprechend auch immer zwischendurch und Ach nee, also ganz ehrlich, ich habe mich so innerlich aufgeregt, aber als ich geguckt habe, so innerlich aufgeregt und jetzt kommt das Schlimmste. Ich drehe mich rechts auf dem Sofa zur Seite, guck meine Freundin an und die sagt nur, die ist ja voll toll, die Sendung. Und hab gedacht so, ach, Geschmäcker sind unterschiedlich. Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Und jetzt ist es sogar mittlerweile so, dass die Serie, ich bin gestern nach Hause gekommen von der Arbeit, mach die Tür auf und höre diese Stimme von Kimmy Schmidt und denk mir so, oh, da läuft ja Kimmy Schmidt im Fernsehen, so diplomatisch wie ich konnte. Na, das ist ja scheiße. Ja, jetzt gibt doch der Sendung eine Chance. Du hast ja nur die erste Folge gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich wollte jetzt nur die erste Folge zur Bewertung ranziehen, weil die zweite Folge habe ich mir auch noch angetan. Ich weiß, wenn ich eine Serie finde, wo mich das Ziel schon so krass abturnt, da brauche kann ich die auch, also es muss, Steffen, ich kann hier nicht immer diese Seriendiplomatie machen, wo ich sage, gibt es jetzt immer noch 15 Folgen Chance, dann passiert aber was. Nee, das ja nun nicht, aber. Gibt der Lost doch mal bis zum Schluss eine Chance, dann wird es nicht scheiße. Das ist kacke. Das ist nicht. Kimi Schmidt soll nicht. Kimi Schmidt ist scheiße, weißt du? Das muss ich mir als Mann nicht angucken. Das ist mit so richtig, richtig krassen Farben, als hätte da irgendjemand alles mit Graffiti angesprüht, aber nicht mit dem guten Graffiti, sondern mit Hello Kitty Graffiti. Und das muss ja nicht sein. Das ist einfach. Ach, ich könnte mich so darüber aufregen, weil die. Sag keiner stell hinter dann der Hello Kitty Graffiti. Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass ich das überhaupt einmal rausgekriegt habe, da bin ich schon stolz auf mich. Ja, ich habe das jetzt nicht nur mal extra einmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, um jetzt ein bisschen runterzukommen, natürlich wird es auch für diese Sendung eine Zielgruppe geben. Ich glaube, ich hatte den Fortsetzung voll Podcast gehört und die Frau in dem Team da, die hat glaube ich auch gesagt, oh, das ist ja glaube ich ganz nett, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt Angaben ohne Gewähr. Aber ich muss sagen, ich gehe jetzt mal einfach von meinem Stereotypen-Denken aus, für Männer, für dich, wir beide brustkopfenden, Bier am Kopf zerplatzenden, typischen Männer, die meistens Comics lesen und sich in ihrem Zimmer verstecken, ist das auch nichts. Das ist was für Frauen, die auf Töff und Deko und sonst was stehen. Aber das ist nichts, wo ich sagen würde, Mann, jetzt muss ich mir Kimi Schmidt noch dabei angucken, wie sie fast ihren Job verliert, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, das war in der zweiten Folge, ach, das ist schon wieder so nebensächlich, da habe ich schon keinen Bock mehr, die Handlung wiederzugeben, ganz ehrlich, wahrscheinlich weiß ich es sogar, ist mir auch egal. Nee, absoluter, ich muss auch mal sagen, für mich als Typ und vielleicht auch für die Typen allgemein, glaube ich nicht, für Frauen, die diese bestimmte Richtung mögen, ist es, glaube ich, okay. So, das ist jetzt, glaube ich, das Diplomatischste, was ich sagen konnte, ohne das Wort Scheiße und was für eine Kacksendung einzubringen. Ist doch mal toll, wenn man auch eine Netflix-Serie zerreißt, oder? Ja, hören Sie, Basti, den Pönack der TV-Serien. Könntest du Pönack noch, Pöni noch? Ja, könntest du, oder? Ja, natürlich, der Sat.1 jetzt kann ich ja wieder ein bisschen Meta werden, also selbstreferenziell. Ich habe bei uns sogar jetzt mal die letzten Folgen, weil jetzt wir so lange Pause hatten, habe ich gedacht, so, machen wir mal eine kleine Qualitätsprüfung unserer Sendung. Und ich muss muss ich mich technisch da auf einen besseren Stand bringen. Also ich sag mal, inhaltlich bin ich okay, aber technisch ist es bei mir so, egal. Das ist genau andersrum, gell? Das ist okay. Man mag schon sagen, lieber technisch einwandfrei und inhaltlich kacke als andersrum. Eigentlich ist es so, ich habe mir die Folge mal angehört und ich finde, wir beide hören uns wie zwei ältere Herrschaftsformen an, vom Stil her. Ich höre mich an wie Onkel, aber jemand unter Onkel Adi, der bei Onkel Adi in die Rhetorik gegangen ist von der Tonqualität, der ist immer so, denke ich mir die ganze Zeit, boah, der Typ geht mir so auf den Sack. Und du bist daneben eher so mit deinem schönen Duktus, ne, kommt ja aus dem Osten, hört man so ein bisschen raus, nicht mehr so. Das ist so, als würden DDR-Bürger zusammen mit einem Altnazi zusammensitzen und versuchen, die neue Welt mit irgendwelchen Sachen zu beschreiben. Dann habe ich schon überlegt, daraus müssten wir eigentlich ein extra Comedy-Format machen. Ich glaube, ich schreibe mir dazu auch noch was auf. Okay. Ich bin echt immer so, als wäre ich total Nazi übersteuert und denke mir jedes Mal so, ich muss doch irgendwas dagegen machen. Jedes Mal denke ich, es funktioniert. Dann kann ich mich trotzdem wieder darum. Dir ist schon bewusst, dass das jetzt diesmal noch schlimmer klingt, ne? Ja, natürlich ist das jetzt noch schlimmer. Aber jetzt hat es wenigstens Telefonqualität. Jetzt kann ich wenigstens sagen, ich glaube, die haben einen Volksempfänger auch. aber mit einem normalen Mikrofon sollte das doch besser funktionieren. Und ich finde auch, dass bei meinen sonstigen Sachen hier, YouTube-Channel oder sonstigen Sachen, dass ich da auch besser klinge. Aber irgendwie Podcast habe ich immer das Gefühl, also das liegt auch nicht an dir, das liegt irgendwie daran, dass genau für Podcast das Mikrofon wahrscheinlich sagt so, ne, für den Scheiß gebe ich mich nicht her. Ja. Nee. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich liebe es ja, Ankündigungen zu machen und sie nicht einzuhalten. Deswegen müssen genau. wir sowieso ein paar Sachen nachholen. Demnächst vielleicht. Ja, vielleicht nachholen, vielleicht kündigen wir sie auch jetzt nur an. Eine Sache, die müssen wir definitiv noch machen. Wir haben ja diese Aktion mit Halbes Ei gehabt, damals mit den Wochennotizen. Richtig, ja. Jetzt, da wir uns ja langsam wieder zusammenfinden, uns wieder annähern, unsere zweimonatige Beziehungspause überstanden haben. Ja. Auch sehr spontan. Also wir haben ja nie wirklich dran gedacht, eigentlich eine Sommerpause zu machen, aber dann waren wir beide einfach zwei Schlümpfe, die sich gedacht haben, ja, jetzt haben wir zweimal Urlaub nacheinander, haben wir ja gut getimt und dann haben wir uns wirklich fast zwei Monate aus den Augen verloren. aber ich habe das lieb. Immer mal kurz das Hallo über den Äther geschickt, aber das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Sonst ist daran, sonst war das wirklich eine fast ungeplante, typische Sommerpause, die man halt so kennt. Und bisschen später ja, als bei anderen, aber egal. Ja, ich wollte die Wochennotizen ja noch zu mir hier zu Hause einladen und dann dich vielleicht dann auch gleichzeitig dabei haben, damit wir auch mal endlich unseren Gastanspruch erfüllen. Ich werde jetzt wirklich nach diesem Anruf die Wochennotizen selber anschreiben, wann sie denn können. Und dann gebe ich dir die Daten mal durch, Steffen, und wir gucken dann, entweder machen wir das dann zusammen oder ich mache das halt in einem Einzelinterview und wir schalten das dazu, was halt am besten klappt. Das müssen wir dann halt einfach schauen. Das sehen wir dann. Und da wir ja auch das Thema Podcasten haben, ist jetzt die Frage, das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir das jetzt on air machen, aber du hast mir darüber reden, du hast ja auch irgendwas vor. Dann hast du mir auch mal irgendwie über Twitter so einen Termin geschickt. Darf man darüber reden oder soll man das jetzt ominös lassen und du willst nicht drüber sprechen? Was? Oh, ich weiß gerade überhaupt nicht, um was es geht. Ja, du hast mal an mehrere Leute eine Nachricht rumgeschickt, bei dem es Ach darum so. Geht, dass... Jetzt, ja. Ja, doch, das kann man, oder? Das kann man natürlich mal kurz hier einstreuen, sicherlich. Ja. Ich muss nur mir kurz eben die Daten dazu aufrufen, weil sonst erzähle ich wieder nur Quatsch und das ist dann auch nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen red doch noch mal kurz weiter. Ja, gerne. Das hast du sehr gut übertüncht. Also man merkt auch gar nicht, dass du jetzt was anderes machen musst, während ich rede. Ich kann das nicht gleichzeitig. So. Mach doch nichts. Ist der Henning Mertens, ist das der vom von dem Fortsetzungsvolk-Podcast und sowas? Nee. Okay. Hat damit nichts zu tun. Ach so, nee, wie hieß denn der nochmal, den du gemeint hast? Der von, Entschuldigung, dann war ich jetzt gerade raus. Ich habe gedacht, Henning Mertens, ich habe nur gerade was gesehen, hab da gesagt, der folgt mir jetzt irgendwie auf irgendwas und das wäre der gewesen. Wie heißt der nochmal, der von Fortsetzungsvolk? Daniel Rätsch. Ja, genau. Der. Der Rätsch, genau, der Theo Rätsch. Theo Rätsch, genau. Theo Rätsch. Also es gibt einen, es wird einen einen Pod-Appler-Workshop geben. Pod-Appler nennt sich hier, ja, Appler, wie das hessische Alkoholgetränk. Ja, Apple Boy. Und das, aus diesem, da hat sich eine Gruppe zusammengefunden und aus mehreren Podcastern hier aus der Region. Und da soll es halt einen Podcast-Workshop geben. Und zwar soll das wohl jetzt sein am Samstag, beziehungsweise am Sonntag. Da läuft im Moment noch so eine kleine Abstimmung, und zwar Ende November. Okay. Wenn ich das richtig verstehe. Also die genauen Daten wird es dann noch irgendwie geben. Die werde ich auch über meinen Kanal weiterhin verteilen. Und, ja, ich werde auch die hier prominent machen. Genau. Und das ist halt eine Zusammenkunft. Ich weiß jetzt nicht, wie viel uns zuhören, die auch selber sich mit Podcasts beschäftigen. Ein Workshop ist halt ein Erfahrungsaustausch. Mehr ist es im Grunde nicht. Also das heißt, Leute wie ich, die jetzt technisch einfach noch ein bisschen was dazulernen können sich da jetzt einfach mal beraten lassen von Leuten, die das schon länger machen oder sich da schon tiefer mit beschäftigt haben. Und ich hoffe mir da einfach ein bisschen Hilfe, dass ich da so ein bisschen weiterkommen, was das Technische angeht. dass ich da vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann. Ja, genau. Oder für manche Krücken wie mich, also ich versuche eigentlich zu kommen, die dann wirklich versuchen wollen, überhaupt mal was technisch auf die Reihe zu kriegen. Genau. Auch wenn ich einen Podcast gemacht habe, interessanterweise. Jetzt habe ich das Gefühl, ach, du willst da kommen, ja? Du willst da tatsächlich kommen? Also ich versuche auf jeden Fall, es klang sehr interessant, vor allem, Steffen, was wäre denn jetzt, wenn ich hier am Telefon sagen würde, ich komme ja nicht? Das ist ja jetzt auch ein Grund zu kommen. Das ist ja fast schon ein Etage 13 Hörertreff. Also ich meine, Etage 13 Hörertreff sind wir beide, aber das ist ja auch jetzt egal. Etage 13 Machertreff. Etage 13 mal wieder live. Ja, das könnte man natürlich dann auch direkt wieder einschieben. Ja, klar. Das sollte man dann. Ey, man könnte sogar. Ich meine, ich habe Munkeln gehört oder sind auch eingeladen, Leute aus anderen Podcasts, die du ja vielleicht auch mitmachst. Vielleicht könnte man ja auch ein Mashup machen oder so einen riesen Podcast mit ganz vielen Leuten. Mein Gott, man könnte so viel machen, Steffen. Ja, müssen wir mal gucken, ob die alle Zeit haben. Das ist immer mit der Zeit, ist es bei denen natürlich immer so eine Sache. Breedstorm ist am Wochenende so gut wie nicht verfügbar. Deswegen ist das immer schwierig. Bei Uni gucken wir mal, wie es aussieht, ob die dann ob da Ambition hat, weil vorrangig, wie gesagt, ist es so ein Erfahrungsaustausch. Ein bisschen Networking ist natürlich mit dabei. Schauen wir einfach mal. Also wir gucken, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du einmal in der Nähe bist, kann man ja gucken, dass man dann nochmal irgendwie was zusammenkriegt. Ja? Also irgendwie schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, dass ob ich zum DCA, wie heißt es denn jetzt, Comic Action komme. Essen, In Essen. Weil das wäre ja auch schon mal eine kleine Gelegenheit, sag ich mal. Du hattest ja letztes Jahr vorzukommen, da hat dir die Bahn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hattest du dieses Jahr überhaupt das auf dem Plan, auf dem Schirm? Nee, es gibt ja auch noch die Comic-Cons, die bald kommen werden. Und da hatte für mich eher Vorrang als die Comic-Action das eine Mal. Aber ja, gut, das ist jetzt halt, also der andere Termin, der ist mir jetzt sehr nah am an diesem besagten Pod-Appler-Wochenende. Ja. Das ist bei uns in aller Regel eigentlich nochmal so eine Woche, wo wir Urlaub nehmen und vielleicht nochmal wegfahren. Von daher kann ich da gerade gar nichts festmachen. Also deswegen plane ich mit der Comic-Con erstmal überhaupt nicht. Zumal die Tickets ja derzeit auch schon fast ausverkauft sein sollen, habe ich irgendwo gelesen. Also keine Ahnung, wie viel da dran ist, ob das nur ein Marketing-Gag ist, sozusagen hier alle Tickets schon ausverkauft, also die regulären, ja. Aber hat mich zumindest gelesen, hat man irgendwie angekündigt, dass es dann nicht mehr so viel gibt. Die muss man wohl auch vorher online bestellen oder was. Deswegen, da halte ich mich einfach mal noch zurück dieses Jahr. Man merkt schon, liebe Hörer, wir sind wieder voll im Thema. Wir verlassen das Comic-Ding direkt wieder. Ja, sorry, aber ja. Nee, kein Problem. Ich wollte nur inzwischen geben, was ich gerade bei dir sehen kann. Im Moment sind es ungefähr 17 Teilnehmer bei dem Pod-Workshop, wenn die kommen sollten, ne? Inklusive dir. Wobei mein eigener Name auch so mit drin steht. Da gibt es wohl noch einen zweiten Typen, der so heißt. Ja, stimmt. Sehe ich auch gerade. Ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, also würde mich freuen, wenn das klappt, wenn du da auch kommst. Aber ansonsten, wie gesagt, wäre bei mir dann nochmal, also wenn noch eine Veranstaltung im Ruhrpott dieses Jahr, dann wäre es tatsächlich die Comic Action. Wie gesagt, da bin ich noch so ein bisschen am Überlegen gerade, ob das Sinn ergibt. Aber auch, selbst wenn du jetzt nicht zur Messe kommst, vielleicht kann man sich ja trotzdem irgendwie treffen. Schauen wir mal. Ja. Ich würde sagen, das klären wir doch nach der Aufnahme, bevor ich tun wir jetzt hier nicht öffentlich, bevor man da uns festnageln kann. Ja. Die Leute sollen ja wissen, wo sie uns erreichen können, damit wir auch fleißig Autogramme kaufen können. Egal, auf jeden Fall. ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas auf dem Kerbholz, was interessant, was ich gerade noch so medientechnisch neben Comics mache? Ja, ich habe es zwar schon mal im Podcast erwähnt, aber ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen in die Hearthstone-Sucht zurückgefallen. Das ist dieses tolle Online-Kartenspiel, von dem ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt hatte. Kann ich im Moment auch nur wieder empfehlen. Es gibt da neue Karten und sonst was. Sollte sich jeder mal wieder angucken. Das Spiel ist halt selber kostenlos und da es meine Freundin geschafft hat, meine Playstation zurzeit kaputt zu machen, sowas. Bin ich ein bisschen auf die. Ich habe übrigens eine neue PlayStation. Du hast eine neue Freundin. Nein, eine neue PlayStation. Ja, also da muss ich mich jetzt noch echt entscheiden. Neue PlayStation oder neue Freundin? Das ist schon ein Entweder-Oder. Nein, also wir gucken, ob wir vielleicht das noch repariert bekommen. Der Anschluss ist hinten ein bisschen kaputt, aber seitdem bin ich halt wieder ein bisschen mehr im Computerspielfieber und überlege auch, hier ist jetzt ein kleines Announcement hier. Das ist ja das, wo in welchem Bereich wir auch gerade sind. Announcement, Ankündigung, so auf Deutsch, schrecklich. Überlege ich auch vielleicht noch einen kleinen der Komiker Gaming Channel extra aufzumachen für den ganzen Kram. Das passt ja nicht ganz in meinen Kanal rein, weil da bin ich ja gerade zur Zeit auch mit Fear the Walking Dead beschäftigt. Fällt mir gerade ein, könnten wir auch kurz drüber sprechen. Doof, dass ich jetzt gar nicht dran gedacht habe, dass ich irgendwie das, womit ich im Moment am meisten Zeit verbringe, nämlich Audiokommentare zu machen. Also ich habe ein Genre für mich wiederentdeckt, was ich ganz interessant finde, was aber auch anstrengend ist. Ich mache im Moment zur Zeit, um aufzuklären, schaue ich mir auf Amazon Prime die Fear the Walking Dead Staffel an. Die ist jetzt neu rausgekommen. Vor 3 Wochen hat es angefangen. Es gab jetzt leider schon eine Woche Pause, weil in Amerika Feiertag war. Worum geht's bei Fear the Walking Dead? Fear the Walking Dead ist die Prequel-Serie, also die Vorgängerserie zu Walking Dead, und spielt im Endeffekt in einem anderen Teil von USA, wo gezeigt wird, wie gerade diese Zombie-Apokalypse ausbricht, während The Walking Dead ja eher so angelegt ist, dass The Walking Dead schon die Kacke am Dampfen ist und die Leute jetzt schon zurechtkommen müssen. Wer spielt da mit? Ich versuche es auf den Kopf zu kriegen, weil du weißt, Namen und ich sind immer, aber ich habe mir jetzt öfters Folgen angeguckt, immer wieder aufgeschrieben, ich müsste langsam drauf haben. Also, wir haben da eine Patchwork-Familie, bestehend aus der Mutter Madison, die ist die Mutter von Nick, einem drogensüchtigen Jungen, und Alicia, das ist die Tochter, die ist so, ja, die hat zwar einen Freund und ist ein bisschen pubertär, aber sonst kann ich die jetzt auch nicht als interessant bezeichnen. Und wir haben den befreundeten Mann, aber nicht den Vater von den beiden. Das ist der gute, so, da führt es nämlich schon fast wieder auf. Nee, ich wusste Travis, genau. Und Travis hat halt auch noch eine Ex-Frau und das Kind, da weiß ich den Namen gerade nicht, die er zum Beispiel jetzt auch noch abholen will, damit die irgendwie wegkommen. Jetzt in den ersten 3 Folgen hat sie ein bisschen rauskristallisiert, dass die in die Wüste fahren wollen, um einfach in Sicherheit zu sein, weil man fährt ja gerne in die Wüste, wo es kein Wasser gibt, keine Nahrung, aber wenigstens auch keine Zombies, hoffen wir. Die Serie finde ich an sich ganz gut. Der Spannungsaufbau ist ganz anders als wie bei The Walking Dead. Es dauert alles ein bisschen länger, aber hier sind die Zombies halt noch in Einzel, also ein Zombie ist schon krass, weil die wissen ja auch nicht, worum es geht. Ne, die gehen manchmal auch noch so auf die Zombies zu, als wäre das eine Krankheit oder sonst irgendwie. Die müssen halt gerade noch damit zurechtkommen. Und wichtigstes, krasse Neuerung ist halt, wenn ja bei The Walking Dead das Militär oder die Polizei überhaupt gar nicht drin vorkommen, ist jetzt zum Beispiel in der letzten Folge zum Beispiel das Militär auch aufgetaucht. Und ich frage mich dann halt so, es muss ja auch irgendwie passiert sein, dass das Militär in dieser Apokalypse verschwindet, weil in The Walking Dead haben wir ja so gut wie gar keinen Einfluss mehr. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge geklärt. Ja, und ich mache halt Audiokommentare und dieses neudeutsche Recap. Also ich mache dann nochmal, sag dann nochmal, wie ich die Folge fand und gebe nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Aber das Audiokommentar ist schon krass. Weil, du kennst das ja vielleicht, wenn man neuerdings, wenn man heutzutage sich Serien oder sonst irgendwas anschaut, dann guckt man das meistens nebenher. Man macht auch irgendwas auf dem Handy und ist total im Online-Modus und macht noch 1000 andere Sachen. Aber hier ist es so, bei dem Audiokommentar muss ich ja im Endeffekt gucken und gleichzeitig ein bisschen darüber sprechen mit meinem Mikrofon. Ja. Und kann ich natürlich dadurch, dass ich zwar sage, es ist ein Audiokommentar, ist aber auf Video aufgenommen wird, kann ich nicht einfach sagen, ach ja, dann schaue ich wie jetzt die ganze Zeit mit dem Handy rum. Hat aber auch den Nachteil, ist es ein bisschen unbequem. In meinem letzten Audiokommentar zu Folge 3 ist auch das Tolle passiert, dass ich kurz bevor der Akku leer war, gemerkt habe, er stand auf 1 Minute noch Akkulaufzeit und die Kamera umgedreht habe, so schnell wie möglich und schnell an den Strom angeschlossen habe. Das ist alles auf der Aufnahme drauf, kann ich nicht rausschneiden, weil sonst ist ja die Synchronität weg. Ja. Und ich finde es mal krass, sich wieder nur auf eine Serie zu konzentrieren, weil ich merke auch so, dann ist es schon krasser bei einem, ne, wenn man wirklich so gebannt ist, dann ist es schon schwieriger, wenn man 100%ig seine Aufmerksamkeit auf diese Serie legt, dann kriegt man die auch bewusster mit Und da gibt es auch Stellen, die eher langweilig sind. Ich weiß nicht, ob die langweilig wären, wenn ich mit dem Handy währenddessen rumspielen würde. Weil wir sind ja heute so dran gewohnt, immer nur neben dem Handy zu spielen. Und, ja, aber dann verpasst er beim Handyspielen, verpasst er immer den Anschluss wieder. Also mir geht es zumindest so. Ja, also das, da gebe ich dir recht. Also es ist wirklich so, man kriegt auch manche Sachen einfach nicht mit. Also ich habe einmal die erste Folge mit so nebenher nur so geguckt und einmal dann halt voll und habe dann gemerkt, so viele Sachen, die ich eigentlich verpasst habe, Kleinigkeiten, weil ich einfach zu sehr mit dem Handy beschäftigt war. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal mega interessant. Und deswegen von mir die Empfehlung, Fear the Walking Dead, Amazon Prime, schaut es euch an. Wenn ihr euch eine Prime-Mitgliedschaft holt, dann ist das auf jeden Fall gratis mit dabei. Also natürlich, Prime kostet ungefähr, habe ich auch letztens wieder gesehen, ungefähr 50 Euro im Jahr. Umgerechnet auf die Monate ist das sogar günstiger als Netflix in dem Fall, muss man einfach sagen. Ja. Und Amazon Prime, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, letzter Satz dazu, Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange am Stück rede, ist, dass Amazon Prime jetzt auch Offline-Videos anbietet. Das heißt, man kann sich die Folge runterladen und dann offline gucken. Und das ist wirklich ein K.O.-Argument. Das hatten sie früher schon mal, aber haben sie irgendwie zwischendurch mal weggemacht. Okay. Ja, kommt jetzt wieder. Also, ja. Hätte ich das mal vor dem Urlaub gewusst, ne? Naja. Naja. Weil Netflix hat es ja nicht und das ist schon krass. Ja. Dafür war ich überrascht, dass Netflix zumindest in Holland frei empfangbar. Also klar, du gehst über die niederländische Seite rein irgendwie, aber erkennt dann über deinen Account schon, dass du aus Deutschland bist und zeigt dir dann halt auch entsprechend deine Sendung auf Deutsch. Zumindest kannst du dann so gucken. Also das geht. Ich habe keine Ahnung, ob da jetzt nochmal irgendwie in der Auswahl eine Beschränkung besteht. Ja. Dass es Sachen gibt, die nur in Deutschland laufen tatsächlich, die dann in Holland jetzt nicht gar nicht erst angezeigt werden. Ich denke jetzt so an Tatortreiniger oder sowas. So eine Produktion halt, die aus Deutschland kommt. Ja. Ob das dann da funktioniert hätte, weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert. Aber so das Allgemeine funktioniert ganz gut. Vielleicht werden auch extra Sachen angezeigt. Vielleicht werden manche Kifferfilme in Deutschland nicht gezeigt, die in Holland mehr gezeigt. Ist natürlich jetzt Klischee-Denken, weil ich kann nur sagen... Stimmt, in Holland konnte ich auf einmal Clerks, die TV-Serie, gucken. Gibt's die nicht in Deutschland? Habe ich noch nicht geguckt. Also, ich kann nur noch nicht. Zum Thema Drogen, ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner der Folgen hatten, kann sein, aber ich sag nochmal ganz kurz, habe ich mir einfach mal, wenn man so Samstagabends noch zu Hause ist, mit Freundinnen und Chef, guckt man sich ja manchmal richtig blöde Filme an, wie ich gestern Hostel 3, egal, habe ich mit drin abgebrochen, egal. Auf jeden Fall gibt es einen Film, eine Dokumentation, Anführungszeichen Dokumentation, zum Thema Kiffen. Da hat einer 28 Tage lang nicht gekifft und dann 28 Tage lang durchgekifft. Und leider ist dieser amerikanische Film sehr darauf angelegt, zu sagen, dass Kiffen gut ist. Und ja, das ist mir dann auch ein bisschen zu einseitig. Und da heißt Super High Me nur auf diesem Thema, Super Size Me. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Deswegen nur mal ganz kurz das erwähnt. Das wäre jetzt so die Klischee-Dokumentation, die mir einfallen würde für Holland. Ja. Ja, cool. Da geht noch irgendwas, Steffen. Hast du noch irgendwas im Köcher? Ich wollte dann halt auch noch meine Podcast-Empfehlung abgeben. Oh, sind wir schon soweit? Direkt, na, du hast das schon gemacht. Was habe ich denn? Ach nö, ich habe nur gesagt, was in den Folgen passiert ist, meine Podcast-Empfehlung. Aber das kannst du als Podcast-Empfehlung abpacken. Ich wollte eigentlich gar nicht so was Populäres wie Radio Nukular, wo ich jetzt nochmal sage, oder Sorgfältig empfehlen. Du weißt ja, das war jetzt nur eine Folgenrezension quasi. Ah ja. Ja, aber erzähl. Ich empfehle dieses Mal den Podcast Im Wagen vor mir. Ja. Da geht es darum, dass der gute Stefan, der auch bei dir in der Nähe wohnt, einfach im Auto aufnimmt, was er gerade vor sich sieht. Was für ein Auto. Also das sind halt immer so ganz spezielle Sachen. Die haben dann irgendwie einen Aufkleber drauf. Und dann redet er über den Aufkleber, was der jetzt bedeuten könnte und so weiter und so fort. Das ist ein relativ kurzer Podcast. Er kommt auch nicht regelmäßig, also er kommt halt dann, wenn es was zu erzählen gibt, dann berichtet er kurz über das Auto vor sich. Das ist meistens so 4-5 Minuten, viel länger ist es nicht. Und das ist ein ganz, ganz witziger Podcast, um mal kurz zwischendrin was zu hören. Okay. Ja. Im Wagen vor mir. Im Wagen vor mir. Wer ist das? Wer ist der Stefan? Darf man den Nachnamen sagen oder ist er nur Stefan einfach? Der heißt einfach nur Stefan. Du weißt es einfach nicht, kann das sein? Doch, ich weiß den Namen, aber ich weiß halt nicht, ob ich. Nee, Stefan reicht. Stefan okay. reicht in dem Fall. Es ist übrigens derselbe Stefan, der Teddy in der Edel und Teddy Show ist. Ah, okay, aber das ist kein neues Projekt, sondern das ist. Das ist schon ein bisschen länger, ja. Das gibt schon ein paar Tage, ja. Ich dachte, die beiden von Esel und Teddy heißen beide Carsten, oder mit Nachnamen Carsten, oder? Weil da gab es mal einen Podcast. Nee. Okay. Da bist du auf dem Holzweg. Aber die ist doch. Die haben doch beide. Die heißen Esel Müller und Teddy Christoph. Ich kann den Namen nicht sagen. Christotzki oder sowas. Aber jetzt hast du doch im Endeffekt den Nachnamen gesagt. Ja, aber die. Ja, okay. Du hast recht, ich brauche eigentlich keine Podcasts für den einzigen. Ich habe jetzt umfangreich über das Thema Alkohol im Podcast gesprochen. Das soll doch wohl in dem Fall ausreichen. Nachher gehen uns auch noch die Podcasts aus. Das geht ja nicht. Aber ich werde mal im Wagen vor mir mal gucken und mal anschauen, wie das so ist. Und ich habe gerade gesehen, deine Umfrage für dieses Podcaster-Workshop-Ding, ist auch schon abgeschlossen. Man kann trotzdem noch dahin kommen, ne? Wenn man dir Bescheid gibt oder wir da Bescheid geben. Ich glaube schon. Also wie genau, es wird nochmal eine Abstimmung geben oder es wird nochmal eine Anmelderunde geben, sagen wir mal so, wenn das Programm dann richtig steht. Diese Abstimmung, die da jetzt praktisch, das war jetzt einfach mal so eine Probe Richtungskarte für die prinzipiell Interessierten und alles Weitere kommt dann noch. Krass. Ja, wenn Interesse da sein sollte und man aus der Umgebung kommt oder wie ich überhaupt nicht aus der Umgebung kommt, kann man ja mal einfach mal nachhören, weil ich habe gesehen, das ist in Darmstadt, ne? Oder? Ja. Okay. Muss ich mir auch nochmal überlegen, wie ich das mache, aber kriege ich hin. Ich versuche mir auf jeden Fall anzutun und würde mich freuen, dann auch mal viele Podcaster kennenzulernen. Das ist ja auch mal was Nettes. Ich habe eigentlich nichts mehr, außer... Ach so, wir hatten ja vorhin noch Ankündigungen, fällt mir gerade ein. Ich bin schon die ganze Zeit am Hin- und Herüberlegen. Eigentlich ist natürlich immer schlecht, sowas anzukündigen. Damit macht man sich mal selber Druck. Aber mir ist für Etage 13... ich habe, glaube ich, mit dir mal drüber gesprochen. Ich habe früher so Parodien gemacht auf einen Radiosender... wo ich gearbeitet habe, wo ich Dinge gemacht habe. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, das habe ich schon, seitdem ich meinen ersten Podcast, ich nenne ihn jetzt mal einfach Flimmerfreunde, der bleibt noch für später mal als Podcast-Empfehlung, ein ganz kruder Podcast. Seitdem ich diese gehört habe, habe ich einfach mal Lust, wieder Parodien zu machen und überlege mir die ganze Zeit, ob wir vielleicht einfach, wenn ich es hinkriegen sollte, vom Textlichen und auch vom, weil ich finde, Parodie ist sehr anstrengend bei Leuten, die man nicht kennt, vielleicht mal so kleine Parodie-Dinger zu basteln und die wir dann vielleicht einfach mal irgendwann in den nächsten Folgen mal reinzubringen, weil ich finde, es ist so, also ich sehe das dann auch als eine Art Tribut, wenn man Leute versucht, sich reinzusteigen und sonst was, weil jetzt fällt mir doch wieder eine Empfehlung ein. Scheiße, jetzt wird's ja doch wieder länger. Ich habe eine Querverbindung zu etwas, wo ich letztens über Parodien nachgedacht habe. Ich versuche das schnell abzuhandeln. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Stoff haben für die reguläre Folge irgendwann, auch wenn das sich jetzt wieder so anfühlt, als reden wir so lange wie eine reguläre Folge. Wir sind so lang wie eine reguläre Folge. Oh mein Gott, Steffen. Nicht mal, wir können nicht mal ordentlich miteinander telefonieren in Kürze, verstehst du? Woran liegt das? Nee. Nicht an mir. Doch. ganz kurz. TV-Empfehlung. Wer Lust hat, in die Mediathek vom ZDF mal reinzugucken, ich glaube, es ist ZDF, und sich mal für ein Format zu interessieren, wo man Prominente oder andere Menschen kennenlernt, dem empfehle ich wirklich das Format Kessler ist. Kessler, hast du auch gesehen schon? Ja, klar. Weil dann sag du mal mehr dazu. Ich habe das Gefühl, ich stehe wieder so lange am Stück, das nervt. Jetzt habe ich mich wieder in der Ecke. Also es geht darum, dass Kessler, Michael Kessler, bekannt aus Switch, vor allem eigentlich und früher aus dem Manta-Manta-Film. Der schlüpft halt in die Rollen von prominenten Leuten. Das hat er ja bei Switch schon gemacht. Also da aber auf eine Parodieform. Und das Konzept der Sendung ist halt eigentlich ein anderes. Er will die Prominenten näher kennenlernen, um diesen dann sich selbst Fragen stellen zu lassen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also der Prominente soll sich selbst im Anschluss, das ist dann das im Grunde das Highlight der Sendung oder der Höhepunkt der Sendung, selbst Fragen stellen. Richtig. Und man sieht halt so über die Sendung, die geht immer so eine halbe Stunde in etwa, ne? Sieht man halt so, dass er erstmal auf den Prominenten selbst trifft und so ein erstes Gespräch mit ihm hat und so ein Personenabgleich, sehen sich die beiden ähnlich, haben die irgendwelche äußeren Merkmale gleich oder ähnlich oder komplett anders und dann macht er sich halt auf die Suche, spricht mit Kollegen oder Verwandten oder sonstigen Leuten und ja, bereitet sich auf die Rolle vor, mehr oder weniger. Und das sieht man dann und dann im Endeffekt gibt es das Gespräch. Genau, super erklärt. Im Endeffekt ist wirklich so, Tesla macht sehr viel Vorarbeit mit den Prominenten zusammen, um zu erfahren, wie sie wirklich sind. Und zum Schluss ist wirklich so, er setzt sich als Spiegelbild des anderen Charakters auf die andere Seite. Und mir ist vor allem eine Folge im Gedächtnis geblieben, das ist nämlich die Folge mit Michael Mittermeier. Es gibt viele der Prominenten, die da gesessen haben, oder was heißt viele, zum Beispiel Joachim Lambi, der bleibt halt immer sehr, der Tanzjuror, der bleibt halt sehr zurückhaltend, man kriegt ihn nicht so ganz zu packen, man weiß nicht so ganz, hat das jetzt geschafft, der Kessler auch wirklich so nachzukommen, weil er hat natürlich Charakterzüge rausgearbeitet, die interessant waren, die auch auf den Typen ein neues Licht gezeigt haben, aber Michael Mittermeier hat man sofort gemerkt, den Michael Mittermeier, der ist davon beeindruckt und der lässt sich auch darauf ein und der fragt auch so, also man muss ja selber also sich selber fragen. Und man merkt auch im letzten Satz, was Michael Mittermeier so rüberbringt, so, dass das eine krasse Erfahrung für ihn war. Und man merkt einfach so, was hinter diesem, ne, wir kennen ihn ja schon alle seit selbst, hinter diesem Spring ins Feld, in diesem Tausendsasser eigentlich dahinter steckt. Und ich war wirklich, im Moment habe ich es noch nicht geschafft, aber ich würde gerne auch zu dem Format vielleicht einen kleinen Audiokommentar machen, weil ich es einfach total interessant zu gucken finde. Ich habe mir die Folge jetzt bestimmt schon zweimal angeguckt, weil ich mega interessant finde, was man über Michael Mittermeier. Also ich empfehle, Kessler ist Michael Mittermeier mal als Anfangsfolge, um einfach mal zu sehen, was das Format leisten kann. Es hat noch sehr interessante Experimente dabei, zum Beispiel macht da auch eine Frau, nämlich Michaela Schaffrath, macht da auch, also Kessler ist Michaela Schaffrath, super. Und Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Ja. Das war ein langer Hinweis, warum ich, was ich eigentlich ansagen wollte. Eigentlich bin ich nur über dieses Parodieren, dieses Spiegelbild vorhalten, eigentlich nur auf die Idee kommen zu sagen, für mich sind Parodien, wenn einer von uns jetzt Etage 13, also wenn ein anderer Etage 13 nachmachen würde, dann wäre das für mich wie ein Ritterschlag, weil dann hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, sich mit dem Format zu beschäftigen. Und ich versuche gerade die Podcasts, die ich mir gerade mal so ein bisschen anhöre, so ein bisschen anzueignen und so ein bisschen nachzumachen, so dass andere Leute es gefällt und vielleicht auch anhören, weil wir geben natürlich jetzt immer unsere sachliche Podcast-Empfehlung raus, aber wenn ich mir das überlege, wir sagen auch nur, was da drin vorkommen könnte, dann denken die Leute immer nur, ja, das ist jetzt über Kinofilme oder das ist jetzt über Serien oder das sind jetzt einfach zwei Typen, die miteinander sprechen, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin als Podcast-Hörer auch ein Persönlichkeitshörer. Wenn mir die Sprecher oder die Art der Sprecher oder die komische Art, wenn da irgendwas nicht stimmen sollte, dann ist es mir auch egal, welches Thema das ist, dann bin ich eher geneigt zu sagen, nee, das höre ich mir jetzt nicht an. Ich glaube, ich würde mir sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz wahrscheinlich auch nicht anhören, wenn das wahrscheinlich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn das irgendwelche zwei Quarktaschen wären, keine Ahnung, zwei Ziegelsteinmauerbesitzer, keine Ahnung, also wenn es Leute sind, die mir gar nicht sympathisch sind, weil sonst wäre es einfach nur übel Klamauk, aber die sind halt von Grund auf interessant und deswegen höre ich es mir auch an und so geht es mir auch bei anderen Podcasts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so meine Grundlage. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch, ja, genau. Da kann auch jemand einen Comic-Podcast haben, wenn ich mit dessen Stimme nicht klarkomme, ist auch niemals als Angriff auf die Persönlichkeit gemeint, sonst irgendwas. Sondern einfach nur, das passt halt einfach nicht, dann passt halt auch einfach nicht. Es wird auch genug Leute geben, die sagen, ey, ich klinge wie Hitler im Podcast, das ist mir zu rechts, oder du klingst wie ein DDR-Funktionär, das ist mir zu links, keine Ahnung. Dann sollen die Leute halt einfach ausschalten. Das ist ehrlicher, als wie wenn man dann noch irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwie noch rummeckert. Dann passt es einfach nicht. Ein Podcast ist wie eine gute Beziehung. Wenn es da im Bett, also im Ohr nicht klappt, dann lässt man es einfach bleiben. So. Schönes Schlusswort. Danke. Und ja. Ja, wer noch bis zum Ende anhören will, Steffen und ich spielen gleich wirklich noch am laufenden Band. Ich habe während der Sendung überlegt, wie ich das mache, aber das machen wir gleich auch einfach. Der wird erfahren, wie mein Schreibtisch zurzeit aussieht, und zwar in Audioform. Da gibt es ein Problem. Da gibt es ein Problem. Ich habe keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr? Ja. Das habe ich noch nie gehört von denen. Ja, sorry. Der Anfang eines Endes. Samstag ist jung und muss noch, muss erobert werden. Nee, wie ist das? In der Sendung, dass er keine Zeit hat. Ja, hallo, die Stunde ist rum. Ihre Stunde ist rum. Erst wieder in einem Monat. ich bin Ihr Psychiater. Ihre Stunde ist rum. Ja. Na gut, Herr Liebschner. Es war sehr nett mit Ihnen. Ich hoffe, nein, das Sie nehmen mich nur rein. Hallo, das machen wir tatsächlich mal. Aber das machen wir dann mit einer ordentlichen Soundqualität. So. Ja, aber jetzt gerade ist mein Schreibtisch so schön vollgemüllt und ich wollte. Ja, das kannst du doch dann auch nochmal vorbereiten. Nein, ich räume doch heute auf. Mann. Ja, dann stellst du halt dann das nächste Mal Sachen auf den Tisch und lässt mich raten. Das ist doch doof. Ach, das ist doch gefaked. Das ist doch gefaked. Na ja, das ist, dann wissen die Leute das wenigstens gleich, dass es gefaked ist. Ich hab schon verstanden. Ich würde sagen, das war jetzt nur ein Telefonanruf. Wir machen es bald wieder im Mikrofon. Da bist du einfach sympathischer. Ja. Ja, okay. Nein, also, wie gesagt, na gut, eine Sache kann ich ja mal raten, oder drei, komm. Ja, Dann machen wir das jetzt gerade noch und, Jetzt brauchst du auch nicht mehr zu kommen, jetzt bin ich da. Doch, jetzt will ich aber, jetzt. Du hast nein, jetzt will ich nicht mehr. Nein, jetzt machen wir Feierabend. Tschüss, ich habe 13. Du musst auf jeden Fall den Klammeraffen draufstehen. Irgendwo. Kein Klammeraffen. Kein Klammeraffen? Ich habe keinen Klammeraffen mehr draufstehen. Okay, dann hast du auf jeden Fall ein Mikro draufstehen. Ja, das ist jetzt mal wohl hahaha. Hahaha. Vielleicht auf die Kamera. Und du hast bestimmt jede Menge Skripte, also Zettel, Zettelwirtschaft mit irgendwelchen Ideen und sowas da draufstehen. Ja, ist schon was dabei, ja. So, siehst du? 2-1, super. Toll! Hat ja super funktioniert, so wie ich mir vorgestellt habe. Etage 13, hier funktioniert gar nichts. Unser neuer Wahlspruch. Nein, wir wünschen euch natürlich. Also du musst die Sendung beenden, du hast mich angerufen. Ich sag einfach mal Tschüss. Ja, ich bedanke mich bei dir für die spontane die Telefonaktion hier. Und wir gucken mal, ob das auch irgendwie auch den Weg in den Äther findet. Aber jedenfalls war das unsere Quick and Dirty Episode von Etage 13. Und wir hören uns dann hoffentlich regulär wieder im Oktober. Ja, ich habe hier noch ein Real Sound für die Etage 13, den wir sonst immer am Anfang der Sendung machen. Ich habe nämlich hier eine Halligalli-Klingel. Warte, wir beenden das jetzt mit dieser Klingel. Hoffentlich hört man das gut. Und? Da hat man super gehört, ja. Ganz toll. Das war jetzt ein Rohrkopierer. Okay. Super. Mach's gut. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.